Erster Jahwe brachte sein Volk zurück nach Zion. Es war wie ein schöner Traum. Zweiter, wir haben viel gelacht und laut gesungen. Andere Völker sagten, Jahwe hat ihnen sehr geholfen. Dritter Jahr, Jahwe hat große Dinge für uns getan. Wir waren alle sehr glücklich. Vierter Jahwe, hilf uns bitte noch einmal. Bring uns Wasser in das Südland. Fünfter, manche Menschen weinen beim Pflanzen der Samen. Aber sie werden später mit Freude ernten. Sechster, ein Mann geht weg und weint. Er trägt seine Samen auf das Feld. Er kommt mit Freude zurück. Er bringt viel Getreide mit nach Hause.